Deutschlandfunk. Interview. Beckenbauer, über den ist viel geredet worden in den letzten Tagen. Er hat es auf die Titelseiten fast aller Zeitungen geschafft, dass Durchsuchungen stattgefunden haben, dass die Schweizer ermitteln und auch jetzt entsprechend vorgehen. Das ist ausreichend kommentiert worden. Wir wollen jetzt mit einigen Tagen Abstand das Ganze noch einmal aufrollen und fragen, was ist denn eigentlich neu gewesen? Das wollen wir tun mit dem Kollegen Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung, den ich zunächst einmal herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Leindecker. Morgen, Herr Zeile. Herr Leindecker, meine These wäre jetzt, naja, viel Neues haben wir nicht gehört, aber mindestens neu ist, dass die Schweiz doch offensichtlich anders vorgeht, als das früher mal in anderen Zeiten der Fall war. Ist diese These richtig? Ja, die These, die ist ganz richtig. Also wenn wir zurückschauen, das kann man gerade am Beispiel Beckenbauer nachvollziehen. Der war 77 in die Schweiz gezogen und dort gab es ein Briefkastensystem, das sein Manager Robert Schwan eingerichtet hatte. Da wurden Gelder hin und her geschickt. Gab richtig so ein Geldwäschesystem eigentlich und beteiligt war damals ein Mensch, der war sein Berater und war Justizdirektor. Das war sowas wie ein Justizminister in Obwalden und als die Steuer dahinter kam, wurde das begraben. Gegen Beckenbauer wurde kein Verfahren eingeleitet. Das Neue an diesem Fall jetzt ist ja nicht der Vorgang, der ist ja hoch und runter geschildert worden in den letzten Monaten. Der ist ja auch vom DFB bzw. von Freshfields, die vom DFB beauftragt worden waren, ermittelt worden. Alles, was wir dazu sagen, beruht ja eigentlich auf dem Wissen, das wir von Freshfields haben. Neu ist, dass erstmals Ermittlungen gegen Beckenbauer persönlich laufen, wobei man sagen muss, der Vorwurf der Geldwäsche ist auch in der Schweiz immer schwer zu belegen. Und das ist der wichtigste Punkt jetzt bei diesem Verfahren, bei dem es einen Anfangsverdacht gibt, nicht mehr. Lassen Sie uns doch mal versuchen aufzuarbeiten, was eigentlich die offenen Fragen sind. Sie haben es erwähnt über das Gutachten, zumindest in der Phase 2 hat der DFB über die Anwaltskanzlei ja versucht, Transparenz herzustellen, soweit das möglich ist. Offen ist, zumindest ist das für mich eine der offenen Fragen, wo ist eigentlich oder was ist mit diesem Geld passiert, was nach Katar geflossen ist? Das ist die eine offene Frage, die andere rankt sich um Fedor Rathmann, engen Vertrauten von Beckenbauer. Fangen wir mit der ersten Frage an. Da wissen wir nach wie vor nichts oder wenig, richtig? Ich glaube, auch in dem Verfahren wird man das nicht rausfinden. Das Geld geht an den berühmten Herrn Bin Hammam. Was er damit gemacht hat, ob er es persönlich eingesetzt hat oder ob er aus dem Wahlkampf von Sepp Blatter damals verwendet wurde. Damals konnten die beiden noch miteinander. Weiß man nicht, sehe ich auch eigentlich keine Möglichkeit, in diesem Verfahren dieser Frage weiterzukommen. Wird das FBI da möglicherweise helfen können? Die haben ja gelegentlich Methoden, die andere nicht haben. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also alle rufen immer jetzt nach dem FBI. Manchmal sind die Methoden des FBI auch rechtsstaatlich ziemlich problematisch, jedenfalls unserer Sicht. Aber es ist durchaus drin, dass sie in dem einen oder anderen Punkt, ob sie in Katar und bei Bin Hammam das schaffen, das weiß ich nicht. Kommen wir auf Fedor Rathmann. Das ist ja zumindest sagen, dass einige Beobachter in diesen Tagen auch neu. Er gerät da ins Fadenkreuz. Er ist ein enger Vertrauter von Beckenbauer und da gibt es zwei Vorgänge. Er soll möglicherweise selbst Geld bekommen haben, auch von der FIFA. Und dann gibt es diese Gala von André Heller, die nicht stattgefunden hat. Versuchen Sie uns das nochmal auseinander zu klamüsern. Vielleicht zunächst das Geld, was er bekommen hat. Was weiß man denn da? Aber das war eigentlich nicht viel. Also das ist ein merkwürdiger Vorgang. Da geht es wohl um 5,4 Millionen, die er von der FIFA bekommen haben soll. Und da soll es um Lohnzahlungen gehen. Rathmann ist ein ganz enger Buddy von Beckenbauer gewesen, gerade Sachen WM. Und angeblich soll er von diesen 5,4 Millionen, die er bekommen hat, 2,7 weitergeleitet haben an Beckenbauer, der in Kitzbühel lebt. Das soll an eine Salzburger Bank gegangen sein. Ob das so ist, gegen Beckenbauer ist in diesem Zusammenhang kein Verfahren eingeleitet worden, aber es läuft eins gegen Rathmann. Das wird man sehen. Das ist eigentlich der neue spannende Vorgang, von dem hatte man so überhaupt noch nicht gehört. Aber man kann auch die Substanz des Vorwurfs, die kann man nicht abschätzen. Das kann auch sein, dass das nachher alles sich als heiße Luft nur erweist. Das Zweite ist, gab ja den Vorgang um diese Gala André Heller, die war mit viel Werf angekündigt worden. Das war ja diese große Gala, die stattfinden sollte. Und in diesem Zusammenhang ist es dann halt nicht dazu gekommen, dass diese Gala stattfand. Da fand man, dass der Rasen geschädigt werden könnte. Und da sind halt Geldflüsse drin, die man schwer nachvollziehen kann. Also ich glaube, Das ist ein Beritt, alles was im Ratmann kreist, was tatsächlich interessant werden kann, aber nicht interessant werden muss. Die Frage ist ja, da sind offensichtlich 15 Millionen gezahlt worden für eine Gala, die nicht stattgefunden hat. Das ist ungewöhnlich, oder? Ja, na gut, das Ganze ist ungewöhnlich. Auch die Konstruktion, über die wir jetzt ja noch mal reden, im Zusammenhang mit diesen 6,7 Millionen. Meine, ich bekomme jetzt von der FIFA Geld für die WM, das war ein normaler Vorgang. Warum gebe ich irgendjemand dann in dem Zusammenhang 10 Millionen, damit ich das bekomme? Das war ja, aber haben Sie diese Erklärung je geglaubt, Herr Leyendecker? Die Lebenserfahrung spricht doch dagegen, oder? Also, was ist, wenn einer zu Ihnen kommt und sagt, also ihr könnt auch ein bisschen mehr haben, du musst mich beteiligen? Da finde ich, spricht die Lebenserfahrung überhaupt nicht dagegen, sondern der sagt, ich will davon was abhaben. Du bekommst mehr, als die Japaner bekommen haben, die Koreaner, wir stocken die Hilfe für euch auf, aber es soll nicht nur für Gottes Lohn sein. Also sowas finde ich schon möglich. Aber dann wären wir auch wieder im Bereich der Korruption, das würde sich dann gegen FIFA richten und Blatter. Das richtet sich gegen FIFA und Blatter, ja. Ich glaube, wir haben noch eine Menge aufzuklären. Ich bedanke mich bei Hans Leyendecker heute Morgen dafür, dass wir es versucht haben zu tun, was wir heute Morgen tun können. Herr Leyendecker, alles Gute für die weitere Arbeit. Wir hören und lesen uns. Dankeschön, auf Wiederhören. Danke.